Hey guys. Hallo Leute. Why am I talking about teaching your children to live in the spiritual world? Warum spreche ich darüber, wie man Kindern zeigen kann, wie ein Leben in der geistlichen Welt funktioniert? Das ist unser heutiges Thema. You will always have what your heart believes. A life in Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Well, because I have, you know, in Sunday school we used to sing a song. Weißt du, in der Sonntagsschule war es üblich, dass wir folgendes Lied gesungen haben. Father Abraham has many children as Father Abraham. Do you know the song? Uh-huh. Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. There you go, and I feel like Abraham. Und ich fühle mich wie Abraham. Because I've got close to 40 children. Weil ich so um die 40 Kinder habe. Between my three natural children and my spiritual children. Mit meinen drei natürlichen und all meinen geistlichen Kindern. So I have a lot of children. Viele Kinder also. And a lot of grandchildren. Und viele Enkelkinder. So one of my children, Thaisa. Eine meiner Töchter, Thaisa, she asked me to talk about this. Hat mich gebeten, über dieses Thema zu sprechen. So, Thaisa, my favorite daughter, I'm doing this for you. Also, Thaisa, meine Lieblingstochter, ich mache das für dich. Because that's what you wanted. Weil du dir das wünschst. And basically, I do anything she wants. Im Grunde mache ich immer alles, was sie will. Yeah, that's what I do. So bin ich eben. So, how do you encourage your children to walk in the spiritual world? Wie ermutigt man also seine Kinder, in der geistlichen Welt zu leben? Guys, all of the subject I'm going to teach about here in YouTube. Bei all diesen Themen, die ich hier auf YouTube lehre, we're trying to do short videos. Versuchen wir kurze Videos zu machen. 10 to 15 minutes. 10 bis 15 Minuten. I decided I simply prepared the subject. Ich habe beschlossen, dass ich nur das Thema vorbereite. And I'm going to share out of my heart. Und dann alles aus meinem Herzen heraus mit euch teile. Nothing prepared. Ohne Vorbereitung. Here I only wrote down the subject. Ich habe hier nur das Thema aufgeschrieben. Because I tell you why I do this. Ich möchte dir sagen, warum ich das mache. I do this as an act of faith. Ich mache es als eine Art Glaubensakt. Because many, many years ago a prophet came and prophesied over me. Weil nämlich vor vielen, vielen Jahren ein Prophet kam und über mich prophezeit hatte. October 2000, so 21 years ago. Es war im Oktober 2000, also vor 22 Jahren. Powerful prophet from another nation. Ein mächtiger Prophet aus einer anderen Nation. And he prophesied things to me that have been fulfilled meanwhile. Er prophezeite Dinge über mich, die sich schon erfüllt hatten. One of the prophecy, it took 16 years to be fulfilled. Eine der Prophezeiungen dauerte über 16 Jahre, bis sie sich erfüllte. They were very, very specific details. Alles war ziemlich genau im Detail beschrieben. One of the prophecies was that I will have a lot of involvement in Germany. Eine der Prophezeiungen war, dass ich in Deutschland sehr stark involviert sein werde. When he prophesied in 2000, I had nothing to do with Germany and I had no desire. Als er das 2000 prophezeite, hatte ich mit Deutschland nichts zu tun und hatte nicht das Verlangen danach. Why? Warum? Because I was Austrian. Weil ich Österreicher war. Austria was much poorer, spiritually speaking. Österreich war im geistlichen Sinne viel ärmer. There were hardly any Christians. Es gab fast kaum Christen. My heart burned for my own nation. Und mein Herz brannte für meine eigene Nation. That's the only reason. Das ist der einzige Grund. So I wanted, you know, you Germans get your nation, I get mine. Ihr Deutschen bekommt eure Nation, ich bekomme meine Nation. But when he said that word to me, you know, I took it in my heart. Aber als er mir dieses Wort gab, nahm ich es mir zu Herzen. And I said, Lord, may it be done as you desire. Ich sagte, Herr, möge es so werden, wie du es dir wünschst. And do you know, I'm not sure if I should say this here on the video. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier im Video sagen sollte. It might get in problem. Das könnte Probleme geben. But maybe I will just say it. Aber vielleicht sage ich es einfach. Today I have more burden for the German than for the Austrian. Heute fühle ich mehr Last für Deutschland als für Österreich. That's strange. Das ist seltsam. You know, about 4 years ago we were in Germany, Debbie and me. Vor ungefähr 4 Jahren waren wir in Deutschland, Debbie und ich. And Debbie said to me, I'm homesick for Germany. Und Debbie sagte zu mir, ich habe Heimweh nach Deutschland. I said, you mean Austria? Ich sagte, du meinst Österreich. She said, no, Germany. Sie sagte, nein, Deutschland. I said, but we've never lived in Germany. How can you be homesick for Germany? Ich sagte, du hast nie in Deutschland gelebt. Wie kannst du Heimweh nach Deutschland haben? She said, I don't know, it has to be a spiritual feeling. Sie sagte, ich weiß, das muss ein geistliches Gefühl sein. So because we've opened our heart to do what God wants us to do, that's where we are. Weil wir also unser Herz dafür geöffnet hatten, was Gott für uns wollte, sind wir jetzt da, wo wir sind. So, here is the first thing that you need to understand by teaching your children to walk in the spiritual world. Als erstes müsst ihr verstehen, wenn ihr euren Kindern beibringen wollt, in der geistlichen Welt zu interagieren. You have to repent. Dass ihr Buße tun müsst. I have to repent. Ich muss Buße tun. You don't even know me. Du kennst mich doch nicht einmal. Well, maybe not you. Vielleicht nicht dich. But maybe you. But maybe you. Vielleicht dich. Yeah, we're speaking to thousands of people. Wir sprechen hier zu Tausenden von Menschen. Some don't have to repent, but a lot of you have. Vielleicht brauchen einige von euch nicht Buße tun, aber viele eher schon. Repent of what? Buße tun wofür? The spiritual world can only be interacted with by faith. That's the only way. Man kann nur durch Glauben in die geistliche Welt eintreten und darin interagieren. Most parents that I know install more fears in their children than they install faith. Die meisten Eltern bringen aber mehr Angst in ihre Kinder als Glauben. Be careful, be careful, be careful, it's dangerous, it's dangerous. Be careful, be careful, it's dangerous. Pass auf, pass auf, pass auf, das ist gefährlich, pass auf. What most parents call, it's the mother instinct, I call it fear. Die meisten Eltern bezeichnen das als Mutterinstinkt, ich nenne es Angst. What most parents call protection, I find it installing fear. Was die meisten Eltern als Schutz bezeichnen, möchte ich als Angst erzeugen bezeichnen. Oh, Reinhard, you're an irresponsible father. Reinhard, du bist ein verantwortungsloser Vater. I don't think I was the perfect father. Ich sage nicht, dass ich der perfekte Vater war. But one thing I made sure I would never do, and that's install fear into my children. Aber eines habe ich ganz sicher zu vermeiden gewusst, und zwar Angst in meine Kinder zu legen. Here is what happens. Folgendes geschieht. A baby is born without fears. Ein Baby kommt ohne Angst zur Welt. Most fears that people had, they came through life, they are homegrown, which they accepted. Die meisten Ängste von Menschen sind einfach durch das Leben und die hausgemachten Dinge hineingekommen. Oder sie sind durch die Eltern in die Kinder gelegt worden. So you have to really carefully analyze your life and see, did you install fear in the life of your children? Ihr müsst also ganz sorgfältig euer Leben analysieren und überprüfen, ob ihr Ängste in eure Kinder gelegt habt. Because fear will block them from entering into the spiritual world. Denn Angst wird sie beim Eintreten in die geistliche Welt blockieren. So if you do, you have to repent. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr Buße tun. If you're smart, you ask your children for forgiveness. Wenn ihr klug seid, bittet ihr eure Kinder um Vergebung. And then the second thing you have to do. Und das zweite, was ihr tun müsst, you have to begin to live in it yourself. Ist anfangen, selber darin zu leben. Children will do much more what you model than what you say. Kinder werden viel mehr das tun, was ihr ihnen vorlebt, als das, was ihr ihnen sagt. It's natural. Das ist natürlich. You can say to a child, hey, stop eating so much candy. Du kannst zu einem Kind sagen, hör auf, so viele Süßigkeiten zu essen. But if you eat candy, the child will not obey you. Wenn du aber selber Süßigkeiten isst, wird dir dein Kind nicht gehorchen. It might obey you out of fear when you watch it, but when you don't see it, it's not going to obey you. Es könnte dir aus Angst gehorchen, wenn du es beobachtest, aber wenn du es nicht siehst, wird es dir nicht gehorchen. So model it. Also lebe es vor. So you need to say, Holy Spirit, I really need to interact with the spiritual world. Sage, Heiliger Geist, ich muss wirklich mit der geistlichen Welt interagieren. Open your heart. Öffne dein Herz. Study. Studiere. Read the right books about this. Lies die richtigen Bücher über dieses Thema. Yes. And begin to interact with the spiritual world, with angels and everything that is out of the box. Und fang an, mit der geistlichen Welt zu interagieren, mit Engeln und mit allem, was dazugehört. But Reinhard, I don't know how. Aber Reinhard, ich weiß nicht wie. Learn it! Dann lerne es. Guess how I know how. Rate mal, warum ich weiß, wie es geht. Do you know what the biggest secret is in my life? Weißt du, was eines der größten Geheimnisse meines Lebens ist? A very comfortable chair in that corner. Ein sehr gemütlicher Sessel in dieser Ecke hier. The other night I did not sleep one single minute all night. Vor kurzem hatte ich eine Nacht lang nicht eine einzige Minute geschlafen. I don't spend the night waiting, laying on my back and counting sheep. Ich bleibe dann nicht im Bett und fange an, Schafe zu zählen. I get up and spend the night with Jesus. Ich stehe auf und verbringe die Nacht mit Jesus. So, sit in my comfortable chair, meditate, and hang out with Jesus. It's access the spiritual world. Ich sitze in meinem gemütlichen Sessel und meditiere und verbringe Zeit mit Jesus und trete in die geistliche Welt ein. My second secret are my knees. Mein zweites Geheimnis sind meine Knie. Next to my comfortable chair, there's another chair. Neben meinem gemütlichen Sessel gibt es noch eine Sitzgelegenheit. That chair has a cushion that's on the floor. Es ist ein Sitzkissen, das am Boden liegt. That's my leaning chair. Das ist mein Kniestuhl. So I spend time kneeling and comfortably meditating and interacting with God to figure these things out. Ich verbringe also Knienzeit und gemütlich meditierend und mit Gott interagierend, um all diese Dinge herauszufinden. You will have as much as you're hungry for. Du wirst genauso viel haben, wie groß dein Hunger danach ist. So be hungry. Sei hungrig. Thirdly. Drittens. Please get rid of religion. Bitte befreie dich von der Religion. Don't teach your children religious garbage. Lehre deinen Kindern keinen religiösen Müll. teach them with natural, simple words. Lehre sie mit natürlichen und einfachen Worten. I have a personal belief. Ich persönlich glaube, that almost all of the imaginary friends that children talk about are in reality angels that they clearly see, but we don't see. Dass fast alle imaginären oder erfundenen Freunde, worüber die Kinder reden, in Wirklichkeit Engel sind, die sie sehen können, wir aber nicht. So what do we do? Was machen wir? Ah, don't be silly and talk to an imaginary. Ah, sei doch nicht so dumm und sprich mit deinem imaginären Freund. It's a crime that we commit without. Das ist ein Verbrechen, was wir an unseren Kindern begehen. Tell them, oh, isn't it wonderful? Just keep talking to them. Sag ihnen, ach, das ist ja wunderbar, sprich nur weiter mit ihnen. Reinhard, that's how people end up in a psychiatric hospital. Reinhard, so enden doch Menschen in der Psychiatrie. No. Nein. People end up in psychiatric hospitals because of religion, not because of interacting with angels. Menschen kommen in Psychiatrien aufgrund von Religion, aber nicht aufgrund von Interaktionen mit Engeln. You know, almost everything that has to do with the Christian life is unseen. Fast alles, was mit einem christlichen Leben zu tun hat, ist unsichtbar. We believe in heaven that we don't see. Wir glauben an den Himmel, den wir nicht sehen. We believe in a God that we've never seen. Wir glauben an Gott, den wir nie gesehen haben. We believe in a salvation that we don't see until we get there. Wir glauben an die Errettung, die wir nicht sehen, bis wir dort sind. We believe in miracles. We believe in miracles that you first have to believe and then you see. Wir glauben an Wunder, woran wir zuerst glauben müssen und die wir dann sehen können. We believe in Jesus who paid for us to the cross and we never saw the cross. Wir glauben an Jesus, der für uns am Kreuz bezahlt hat und wir haben das Kreuz nie gesehen. You know, you can see some pictures, but you haven't seen it. You haven't seen the event of history. Wir können Bilder davon sehen, aber wir haben es nicht gesehen. Wir haben das geschichtliche Ereignis nicht gesehen. We believe in the Holy Spirit that we don't see. Wir glauben an den Heiligen Geist, den wir nicht sehen. Christianity is all about the unseen. Why are we so surprised that we talk, we interact with the unseen world? Im Christentum geht es immer um Unsichtbares. Warum sind wir dann so überrascht, wenn über oder mit der unsichtbaren Welt gesprochen oder interagiert wird? Jesus sagte, unless you will become like a child, you will not enter the kingdom of heaven. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Königreich des Himmels eintreten können. That's one of my third secrets. Das ist eines meiner dritten Geheimnisse. There's a 60-year-old body. Ihr seht hier einen 60 Jahre alten Körper, and a little boy is living inside of it. In dem ein kleiner Junge lebt. That's where people just say to me, why do you act like this? Und dann sagen Menschen zu mir, warum benimmst du dich so? Because there's a little kid living inside of a 60-year-old body. Weil da ein kleines Kind in einem 60 Jahre alten Körper lebt. And that little kid will remain a little kid until the body ceases to exist on this earth. Und dieses kleine Kind wird ein kleines Kind bleiben, bis dieser Körper aufhört, auf dieser Welt zu existieren. They made the decision, I will never enter it. Ich habe diese Entscheidung getroffen und ich werde nichts daran ändern. When Jesus said, you've got to be like a kid to enter the kingdom, I'm going to be like a kid until the rest of my life. Wenn Jesus sagt, dass du wie ein Kind sein musst, um ins Königreich zu kommen, dann werde ich für den Rest meines Lebens ein Kind bleiben. If he doesn't come back until I'm 80, there will be an 80-year-old body with a little kid inside. Wenn er nicht zurückkommt, bis ich 80 bin, dann wird hier ein 80-jähriger Körper sitzen, in dem ein kleines Kind lebt. Song that I love. Es gibt ein Lied, das ich liebe. There's a little boy in every man's heart, crying out, crying out. Da ist ein kleiner Junge in jedem Männerherz und schreit heraus und schreit heraus. Be a kid. Sei ein Kind. Simple. Einfach. Trusting. Vertrauensvoll. Trust more in what you don't see than what you see. Vertraue mehr darauf, was du nicht siehst, als auf das, was du siehst. Model that to your children. Lebe das deinen Kindern so vor. Encourage them, stimulate it. Ermutige und fördere sie. You know, there are so many Christians who let the children watch garbage from Disney that's all about the magic and the supernatural. Es gibt so viele Christen, die ihre Kinder diesen Müll von Disney anschauen lassen, wo es immer um diese Magie und übernatürliche Dinge geht. And the children love it. Und die Kinder lieben das. The children love the movies about superheroes. Kinder lieben Filme von Superhelden. Superhero lives inside of your child, Christ in us, the hope of glory. Aber der größte Superheld lebt in deinem Kind, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. And the greatest superhero has given your child the potential to be a superhero. Und dieser größte Superheld hat deinem Kind die Fähigkeit gegeben, ein Superheld zu sein. Stimulate big dreams. Fördere große Träume. And they will learn to interact with the spiritual world. Und sie werden lernen, mit der geistlichen Welt zu interagieren. I hope this helped you. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Subscribe to our channel. Abonniere den Kanal. If you liked it, click like. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Gefällt mir. Dislike it, click dislike. Wenn nicht, dann klicke Gefällt mir nicht. Leave a comment. Schreibe uns einen Kommentar. If you think it was awful, tell us. Wenn du meinst, dass es schlimm war, sag es uns. We can handle this. Wir können damit umgehen. Thank you, Daniel and Reinhard saying goodbye. Danke, Daniel und Reinhard sagen bye bye.